Kapitel 13. Es dauerte wiederum eine geraume Zeit, ehe ich die Geschichte meiner Freunde kennenlernte. Sie war derart, dass sie nicht verfehlte, sich mir tief ins Gemüt einzuprägen. Dabei wurden mir eine Reihe von Umständen offenbar, von denen jeder einer so gänzlich unerfahrenen Kreatur wie mir interessant und wunderbar erschien. Der alte Mann hieß de Lassay. Er stammte aus gutem Hause in Frankreich, in welchem Lande er viele Jahre in Überfluss gelebt hatte, von seinen Vorgesetzten geachtet und von seinesgleichen geliebt. Sein Sohn wurde im Dienste seines Vaterlandes erzogen. Agatha hatte zu den vornehmsten Damen gerechnet. Ein halbes Jahr vor meinem Erscheinen hatte sie in einer großen und prächtigen Stadt, Paris genannt, gelebt. Dort waren sie von Freunden umgeben und genossen alle Freuden, die Tugend, feingebildeter Geschmack und Verstand zusammen mit einem mäßigen Vermögen bieten können. Safiens Vater war die Ursache des Untergangs aller. Er war ein türkischer Kaufmann und hatte jahrelang in Paris gelebt, als er aus einem Grunde, den ich nicht erfuhr, der Regierung unliebsam wurde. Am gleichen Tag, da Safie aus Konstantinopel in Paris eintraf, wurde er ergriffen und ins Gefängnis geworfen. Gefügige Richter verhörten ihn und verurteilten ihn zum Tode. Die Ungerechtigkeit dieses Urteils war offenkundig. Ganz Paris war entrüstet, und man war der Ansicht, dass sein Glaube und Reichtum eher als seine angebliche Schuld die Ursache seines Verderbens gewesen war. Felix hatte dem Verhör beigewohnt. Er konnte kaum seine Abscheu und seine Entrüstung meistern, als er die gewissenlose Entscheidung des Gerichtshofes vernahm. In jenem Augenblick leistete er einen feierlichen Schwur, den unschuldig Verurteilten zu befreien, und sah sich nach dem Mittel um, seine Absicht zu verwirklichen. Nach vielen fruchtlosen Versuchen, Zutritt zum Gefängnis zu erlangen, entdeckte er ein stark vergittertes Fenster in einem unbewachten Teil des Gebäudes, das den Kerker des todgeweihten Mohammedaners erleuchtete, der, in schwere Ketten gelegt, voller Verzweiflung auf die Vollstreckung des barbarischen Urteils wartete. Felix erschien nachts am Gitter und teilte dem Gefangenen seine Absichten zu seiner Befreiung mit. Der überraschte und hocherfreute Türke gab sich Mühe, den Eifer seines Retters durch Versprechungen von Lohn und Reichtum anzufachen. Mit Verachtung wies Felix seine Angebote zurück. Als er die liebreizende Safie sah, die ihren Vater besuchen durfte und die ihm durch Gesten ihren lebhaften Dank bezeichnete, musste der Jüngling sich gestehen, dass der Gefangene in seiner Tochter eine Kostbarkeit besaß, die der höchste Lohn für seine Anstrengungen und sein Wagnis sein könnte. Der Türke bemerkte bald den Eindruck, den Safie auf Felix' Herz gemacht hatte, und bemühte sich, ihn noch mehr für sich einzunehmen, indem er ihm ihre Hand versprach, sobald er an einen sicheren Ort gebracht sein würde. Felix war zu taktvoll, um dieses Angebot anzunehmen, er hoffte jedoch, dass die Befreiung die Erfüllung seiner Wunschträume und somit sein großes Glück bringen würde. Als die Vorbereitungen zur Flucht des Kaufmanns Fortschritte machten, erhielt Felix Eifer von neuem einen Ansporn durch verschiedene Briefe, welche der Jüngling von der lieblichen Safie bekam. Sie fand die Möglichkeit, ihren Gedanken in der Sprache des Geliebten auszudrücken, durch einen Diener ihres Vaters, der Französisch verstand. In glühenden Worten dankte sie ihm für die Hilfe, die er ihrem Vater zu geben beabsichtigte, und beklagte gleichzeitig mit zarten Worten ihr eigenes Schicksal. Ich besitze Abschriften dieser Briefe, die ich während meines Aufenthaltes in der Hütte fand. Ich hatte Mittel und Wege, mir Schreibgerät zu beschaffen. Felix und Agatha hatten diese Briefe oft in den Händen. Ehe ich dich verlasse, will ich sie dir übergeben. Sie werden die Wahrheit meiner Erzählung bezeugen. Im Augenblick, da die Sonne schon tief am Himmel steht, werde ich dir nur den wesentlichen Inhalt daraus wiedergeben. Safie berichtete, dass ihre Mutter eine christliche Araberin gewesen sei, die von den Türken ergriffen und als Sklavin verkauft, durch ihre Schönheit das Herz von Safiens Vater eroberte, der sie bald heiratete. Das junge Mädchen sprach voll Leidenschaft von ihrer Mutter, die in Freiheit geboren, ihre jetzige Sklaverei verachtete. Sie unterrichtete die Tochter in den Grundsätzen der christlichen Religion und lehrte sie, eine höhere geistige Entwicklung und eine seelische Unabhängigkeit anzustreben, die den weiblichen Anhängern Mohammeds verboten sind. Die Mutter starb, aber ihre Lehren hatten sich Safie unauslöschlich eingeprägt. Sie wurde ganz krank bei dem Gedanken, nach Asien zurückzukehren und dort zwischen vergitterten Haremswänden ein eingeschlossenes Leben führen zu müssen, das ihrer Natur und ihrer Seele zuwider war, die nur auf höhere Ideen und das edle Bestreben der Tugend eingestellt war. Die Aussicht, einen Christen zu heiraten und in einem Lande zu bleiben, wo es den Frauen geschenkt ist, eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft zu spielen, entzückte sie außermaßen. Der Tag der Hinrichtung des Türken war festgelegt, aber in der vorangegangenen Nacht hatte er das Gefängnis verlassen, und ehe noch der Morgen anbrach, war er viele Meilen von Paris entfernt. Felix hatte Pässe auf seines Vaters, seiner Schwester und seinen eigenen Namen besorgt. Sein Vater unterstützte völlig diesen Plan, indem er unter dem Vorwand, eine Reise anzutreten, sein Haus verließ und sich mit seiner Tochter in einem abgelegenen Viertel von Paris verbarg. Felix begleitete die Flüchtlinge durch Frankreich nach Lyon und über den Mont-Cenis nach Leghorn, wo der Kaufmann eine günstige Gelegenheit abwarten wollte, um in irgendeinen Teil des türkischen Landes zu gelangen. Safi beschloss, bis zu seiner Abreise bei ihrem Vater zu bleiben, und der Türke erneuerte abermals sein Versprechen, sie mit seinem Befreier zu verheiraten. Felix blieb in Erwartung dieses Augenblickes bei ihnen. Inzwischen genoss er die Gesellschaft der Maurin, die ihm gegenüber die natürlichste und zärtlichste Neigung zeigte. Mit Hilfe eines Dolmetschers unterhielten sie sich. Manchmal auch ließen sie ihre Blicke sprechen, und Safi sang ihm die herrlichsten Lieder ihrer Heimat vor. Der Türke gestattete diese Vertraulichkeit und bestärkte die jungen Liebenden in ihren Hoffnungen, während er in seinem Herzen ganz andere Pläne geschmiedet hatte. Er hasste die Vorstellung, dass seine Tochter mit einem Christen vereint werden sollte, aber er fürchtete Felix Groll, und er wusste, dass er noch immer in der Gewalt seines Befreiers war, wenn es diesem gefallen sollte, ihn an den italienischen Staat, wo sie gelebt hatten, zu verraten. Er wälzte 1000 Pläne, wie er die Täuschung aufrechterhalten solle, bis zu einem Zeitpunkt, wo sie unnötig wurde und er darin seine Tochter heimlich mit sich nehmen könnte. Seine Pläne wurden durch die aus Paris eintreffenden Nachrichten sehr erleichtert. Die Regierung des französischen Königs war höchst erzürnt über das Entweichen ihres Opfers und scheute keine Mühe, um seinen Befreier aufzuspüren und zu bestrafen. Felix' Teilnahme war schnell entdeckt und de Lassay und Agatha wurden ins Gefängnis geworfen und des Hochverrats beschuldigt. Diese Nachricht erreichte Felix und entriss ihn seinem Wonnetraum. Sein alter, blinder Vater, seine sanftmütige und edle Schwester schmachteten in einem feuchten Kerker, während er die freie Luft genoss in der Gesellschaft derer, die er liebte. Dieser Gedanke bereitete ihm unsagbare Qualen. Schnell vereinbarte er mit dem Türken, dass, wenn diese eine günstige Gelegenheit zur Flucht finden sollten, ehe Felix nach Italien kommen konnte, Safi als Gast in einem Kloster zu Leghorn bleiben sollte. Dann verließ er die liebliche Maurin und eilte nach Paris, wo er sich zur Rache des Gesetzes auslieferte, denn er hoffte damit de Lassay und Agatha zu befreien. Es gelang ihm nicht. Sie blieben 5 Monate eingekerkert, ehe das Verhör stattfand. Das Ergebnis war, dass sie all ihres Vermögens verlustig wurden und auf Lebenszeit aus ihrem Heimatland verbannt wurden. Sie fanden ein kümmerliches Obdach in der Hütte in Deutschland, wo ich sie entdeckte. Felix erfuhr bald, dass der treulose Türke, für den er und seine Familie solch unerhörte Härten ertragen hatten, bei der Entdeckung, dass sein Befreier arm und machtlos geworden, zum Verräter der Anständigkeit und Ehre geworden war, sein Wort gebrochen und Italien mit seiner Tochter verlassen hatte. Dabei sandte er Felix schimpflicherweise eine schäbige Summe Geldes, um ihm, wie er sagte, in dem Aufbau der künftigen Existenz zu helfen. Das waren die Geschehnisse, die so auf Felix' Herzen lasteten und ihn, als ich ihn zuerst sah, zum unglücklichsten aller Menschen gemacht hatten. Er hätte die Armut ertragen. Ja, wenn diese Bedrängnis der Lohn seiner Tugend gewesen wäre, würde er stolz auf seine Armut gewesen sein. Aber der Undank des Türken, der Verlust seiner geliebten Safi, waren ein weit bitteres und unabänderliches Missgeschick. Die Ankunft der Maurin flößte ihm nun neue Lebenskraft ein. Als die Nachricht, dass Felix Besitz und Rang verloren hatte, nach Leghorn gedrungen war, befahl der türkische Kaufmann seiner Tochter, nicht mehr an den Geliebten zu denken, sondern sich zur Rückreise mit ihm in die Heimat vorzubereiten. Die edelmütige Natur Safiens wurde durch dies Gebot in ihrer Ehre verletzt. Sie versuchte, ihrem Vater Vorstellungen deswegen zu machen, aber er verließ sie voll Zorn und wiederholte seinen tyrannischen Befehl. Ein paar Tage darauf trat er in das Zimmer seiner Tochter und berichtete ihr voll Hass, dass sein Aufenthalt in Lekorn entdeckt worden sei und dass er schnellstens der französischen Regierung ausgeliefert werden sollte. Er hätte daher ein Schiff gemietet, das ihn nach Konstantinopel bringen sollte, wohin er in wenigen Stunden abfahren würde. Er beabsichtigte, seine Tochter im Schutz eines vertrauten Dieners zurückzulassen, damit sie dann bequemer mit dem größeren Teil seines Besitzes, der noch nicht aus Lekorn eingetroffen war, nachkommen sollte. Als sie allein war, dachte Safie nach, wie sie sich am besten in dieser Notlage verhalten sollte. Ein Leben in der Türkei war ihr schrecklich. Ihr Glaube wie ihre Gefühle sträubten sich dagegen. Durch einige Papiere ihres Vaters, die ihr in die Hände fielen, erfuhr sie den Ort, wo Felix sich damals aufhielt. Sie zögerte erst, doch dann fasste sie einen Entschluss. Indem sie einige Juwelen, die ihr gehörten, sowie etwas Geld mit sich nahm, verließ sie Italien mit einer Begleiterin, einer gebürtigen Lekhornerin, die aber das gewöhnliche Türkisch verstand, und brach nach Deutschland auf. Als sie gut und sicher in einer Stadt etwa 20 Meilen von der Hütte der De Lassay angekommen war, wurde ihre Begleiterin schwer krank. Safie pflegte sie voll Hingabe, aber das arme Mädchen starb. Die junge Maurin war ganz allein, ohne die Sprache des Landes oder das Wesen und die Gepflogenheiten der Welt zu kennen. Sie hatte Glück. Die Italienerin hatte ihr den Namen des Ortes, wohin die Reise zielte, genannt. Nach ihrem Tode sorgte die Frau aus dem Hause, wo sie gewohnt hatten, dafür, dass Safie ohne Zwischenfall in der Hütte ihres Liebsten anlangte.